sie das Seepferdchenabzeichen besitzen. Dazu müssen Kinder 25 Meter am Stück schwimmen können. Ein Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG sagte, sicher schwimmt ein Kind erst, wenn es 200 Meter am Stück schafft. Am Jahrestag der NSA-Affäre versucht es der Bundesnachrichtendienst mit einer sogenannten Transparenzoffensive. Seine bisher eigentlich geheimen Abhörstationen an 6 Außenstellen sind nicht länger geheim. Heute wurde ein Behördenschild mit der Aufschrift Bundesnachrichtendienst angebracht. Der Deutsche Schulpreis geht in diesem Jahr an die städtische Anne-Frank-Realschule in München. An der Mädchenschule wird besonderer Wert auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gelegt. Die Jury lobte die Schule, die auf diese Weise dem Fachkräftemangel in technischen Berufszweigen entgegenwirke. Bayern-Star Franck Ribéry fährt nicht zur Fußball-WM nach Brasilien. Frankreichs Nationaltrainer Deschamps teilte in Paris mit, Ribéry falle wegen seiner Rückenprobleme aus. Das deutsche Team bestreitet am Abend in Mainz gegen Armenien sein letztes Testspiel vor Beginn der WM. Und zum Tennis: im French Open-Finale der Herren treffen am Sonntag die beiden besten Tennisspieler aufeinander, Novak Djokovic und Rafael Nadal. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Der Volkswagen-Servicepartner mit der höchsten Kundenzufriedenheit. VW Link Gengenbach. Ausgezeichnet mit dem Best auf Südwest. Staus und Behinderungen. A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe-Durlach. 13 Kilometer stockender Verkehr. Stockt auch noch ein bisschen auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Appenweier und Offenburg. Und noch ein Stau auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen den 3 Karlsruhe und Pforzheim West Baustelle. 3 Kilometer Stau. Alle unterwegs, eine gute und sichere Fahrt. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Jetzt will ich Ruhe. Kein Winsler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Exciting Radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. 1, 2, 3, 4, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. Yo, lo, lo. Oh, yeah. Holy, lo, lo, lo, lo. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie sich zu entspannen. Atmen Sie tief durch und hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie andauernd fragt. Wann geht's endlich los? 5, 4, 3, 2, 1. Half hit, 70s. Sometimes you get a thing for me, and you want my my mother. Work your body to the beat. Wait a minute, you better talk to my mother. Ain't got no trouble in my life. No foolish dream to make me cry. I'm never frightened or worried. I know I always get by. I heat up, cool down. When something gets in my way, I go round it. Don't let life get me down. Gonna take it the way that I found it. I got music in me. Oh, They want you.

up the hottest beats. Jetzt wird's heiß, amigos. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. Wow, fängt schon ganz verrückt an, ha? Tears for Fears und Rammstein. Ja, hier geht's in das wahnsinnige Pfingstwochenende. Du hast immer gedacht, im Sommer ist's langweilig. Du hast falsch gedacht. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Say, kids, what time is it? Du musst dir Spaß gönnen, du musst dein Leben genießen. Wochenende! Ich will durch! Saufen! Geil! Ich nehme einen Drink, einen Cocktail und was zum Saufen, bitte. Hey, das ist wirklich gut. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Meine Taschen sind leer. Und wenn sie heute voll sind, sind sie's morgen nicht mehr. Denn ich halt mich nicht fest an etwas, das die Brieftasche füllt, sondern versuch lieber damit meinen Drang nach Leben zu stillen. Und deshalb hab ich viel von dem, wovon viele noch viel zu wenig haben. Lebensjahre gefüllt mit Eskapaden, mit dem Lachen meiner Leute, Bekanntschaften und Tourplakaten. Ich hab dieses Leben aufgefressen, wollte niemals warten. Wenn am Ende nichts mehr von der Kohle übrig ist, ziehe ich kein langes Gesicht, sondern halt ein und prüfe mich, die Rechnung geht auf. Ich mache das hier schon seit Jahren. Ich bin immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer pleite, aber niemals arm. Ich hab viel zu wenig von dem, wovon viele schon viel zu vieles haben. Dieses Papier in den vielen Farben, das sie jagen und am liebsten schwarz, grün, gelb oder lila haben. Immer pleite, aber niemals arm. Ich hab viel zu wenig von dem, wovon viele schon viel zu vieles haben. Dieses Papier in den vielen Farben, das sie jagen und am liebsten schwarz, grün, gelb oder lila haben. Immer knapp bei Kasse, frag mich, bin ich glücklich? Ich trag ein Lächeln im Gesicht, das für sich spricht. Zahl mich dafür aus, wenn du kannst, aber du könntest nie meinem Leben einen Preis geben, weil das nicht funktioniert. Immer an der Grenze, Miete gerade noch so rausgegangen. Nehme den Rest mit meiner Liebe wieder mal rauszufahren. Und am Ende des Tages ist die Kohle dann draufgegangen. Ich hab dieses Leben aufgefressen, wollte niemals warten. Und manchmal tut es weh, weil die Sicherheit fehlt. Fehlt wie die Kraft in der Wut, wenn alles weg ist, wirklich gar nichts mehr geht. Dann halte ich mich an Liebe fest, die mich stets begleitet. Macht mich reich in der Pleite, bleibt bei mir. More money, more problems, ich versteh schon. Wenig Geld, auch nicht gut, aber geht schon. Es heißt, more money, more problems, ich versteh schon. Ich weiß, wenig Geld ist auch nicht gut, aber es geht schon. Ich bin immer pleite, aber niemals arm. Ich hab viel zu wenig von dem, wovon viele schon viel zu vieles haben. Dieses Papier in den vielen Farben, das sie jagen und am liebsten schwarz, grün, gelb oder lila haben. Immer pleite, aber niemals arm. Ich hab viel zu wenig von dem, wovon viele schon viel zu vieles haben. Dieses Papier in den vielen Farben, das sie jagen und am liebsten schwarz, grün, gelb oder lila haben. Niemals Geld in der Tasche, immer unterwegs, aber Freunde überall, wohin ich auch gehe. Ich bin broke wie Donald Duck. Ab, ab, ab, ab, aber ein Glückskind. Immer, immer pleite, aber niemals arm. Ich bin immer, immer pleite, aber niemals arm. Immer pleite, aber niemals arm. Eigentlich sollte der Text anders heißen, aber zu faul zum Arbeiten, aber das hatte sich nicht gereimt. Ihr denkt jetzt, das ist von Crow. No, das ist nicht von Crow. Er singt das nicht. Er singt einer namens Kobito, aber klingt ganz ähnlich. Ja, okay. Auf dem Mekka der Party People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. Adrenalin pur. Neue Lieblingssendung. Waken up. Are you ready to party? Here comes Sights Entertainment. Written in these walls are the stories that I can't explain. But it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. I need your love. Alle herzlich willkommen, die sich noch zugeschaltet haben. Hier geht's in das ganz heiße Pfingstwochenende. Travel night to keep her warm and tight is frozen. I need your love.

Und wissen Sie, ich habe gerade einen Sprachkurs at Munich gemacht. Also Überraschung für mein deutsches Girlfriend. Doch die versteht kein einziges Wort von dem, was ich sag. Die sagt auch glatt, das heißt Brötchen und nicht Semmeln. Oder Eichhörnchen und nicht Ochkatzel. Und deshalb suche ich jetzt auf diesem Weg eine new Girlfriend, die mir understands. Denn das ist garantiert much easier, als noch einmal das stupid German zu lernen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hitradio Ohr präsentiert Mixtape diesen Samstag im Freiraum. Stehst du auf die 80er? Stehst du auf die 90er? Auf Rock? Auf Hip-Hop? Auf House? Oder auf das, was gerade angesagt ist? Vote mit auf der Freiraum-Facebook-Seite und komme am Samstag zu Mixtape. Your choice, your music. Gönnen Sie sich für Ihren Lebensabend ein Stück Lebensqualität. Mit einer herrlichen Seniorenwohnung im St. Gallus-Park in Zell am Hammersbach. Betreutes Wohnen verbunden mit dem Altenpflegeheim St. Gallus. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute Abend ist wieder Freitag. Da ist Codex-Tag. Und heute ist die zweite Schaumparty dieses Jahr. Und das passt ja bei diesem Wetter, war richtig. Extra Schaumflur. Und zwar Indoor. Innen drin. Einchecken bis 23.30 Uhr heute, einen blauen Becher am Stauben. Und mit dem blauen Becher kann man Longdrinks zum halben Preis die ganze Nacht ergattern. Großer Club, House Electro Urban Black. Kleiner Club, Mix It. So, dann morgen Samstag, 7. Juni, im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Saturday, und zwar Party und Bullshit. Entweder oder Party. Ihr habt die Wahl, zahle 6 Euro Eintritt, feiere nochmal normal, ohne den Bonus zu bekommen, oder zahle 15 Euro Eintritt und staube 30 Euro Freiverzehr ab. Welches Angebot nutzt ihr? Sagt es auf der Pinnwand. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Pfingstsonntag, extra Öffnungstag in Aachen im Codex. Holly. Holly Indoor Color. Etwas anders, aber supergeil. Bunt, schrill, verrückt, abgefahren. Erlebe die Welt der Farben in einem noch nie dagewesenen Indoor Event. Wer die Holly Festivals liebt, kann da nicht widerstehen. Jeder Gast erhält beim Eintritt eine Dose Luftschlangenspray gratis. Weitere Dosen kann man dazu kaufen. Zu jeder Stunde startet die Farbschlacht. Außerdem gibt es Stereo-Trinken, einmal bestellen, zweimal bekommen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist schon wieder im Radio. Oh, Charlie. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Hatte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Hatte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Hatte Gags, 7, 8, gute Nacht. Raus sofort! Ja, wer kennt den Song noch? Das war aus den 90ern. 1, 2, 3, Polizei. Und das ist für mich das Stichwort Nachtschwärmer. Charlie 2000 unterwegs. Am Pfingstsonntag. Im Kaiserstuhl. In Riegel im New Life. Die Überschrift heißt ja Gigant der 90er. Und da war ich ja viel unterwegs in dieser Gegend in den 90ern. Da lade ich alle ein. Ich war ja weit über 10 Jahre nicht mehr dort in der Gegend. Extra Raucherzone. Einlass, wie gesagt, 21 Uhr und herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Alle zusammen. Okay. Abgefahren. Krass. Oh, abgefahren. Geil. Das ist sowas von abgefahren. Reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Das Wetter macht mich total an hier. Heiß, sehr heiß. Hitzefrei für alle. Freitag, Sommer, Sonne, Spaß und super Mädels. Chaos in der besten Zeit des Jahres. Turbo Gags und Jagd nach Sex. Super. Feiert den Sommer so lange ihr könnt. Das Sommerfeste. geht voll ab. Eye of a Tiger. Oh, Mann. Sau, was ist? Zum brennt. Ein Frischzapf, den machst im Radio. Da macht's erst dann Spaß. I need no permission. Did I mention? Don't pay him any attention. 'Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. 'Cause if you like it, then you should. Freitagabend, Freitag. Oh, das ist sowas von abgefahren. Wochenende, ich bin durch. Party. Hey, mach mal lauter. Sofort. DJ Anduan. Everywhere. Ja, unter anderem Mascherie von unserem lieben alten Bekannten DJ Antoine. So, jetzt schauen wir mal in die Mails rein hier. Grüße alle Hörer. Das schreibt der Thilo aus Rust. Alle CB-Funker, besonders den Frank, in Klammer CB-Station Adler, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday. Happy Birthday, Frank. Er wünscht sich für ihn Holiday-Rap, den Holiday-Rap. Da müssen wir schauen. Und der Matthias aus... Na, wo steht's? Rheinau, genau. Ob ich einen ABBA-Mashup spielen könnte? Da wollen wir mal schauen auch. Ein Gruß an dich und meine Bekannte Jenny. Sie hörte heute zusammen mit Snoopy und Minou zum ersten Mal deine Sendung. Ja, hallo! Hi, bin ich noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden, wissen Sie? Ein Nummer-1-Hit! Durch die Straßen in die Clubs kommen wir nicht rein. Hab mich schick gemacht, doch erst da kommst du nicht rein. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Ich spanne meinen Bizeps, lösche jedes Tabu. Mach dir um dein Auge ein lila Liebes-Tattoo. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Ich fahr ja bis der Tag anbricht. Alle gehen zur Arbeit, ich nicht. Diese Nacht hat mich gezeigt, ich hab zu viel Zeit. Frank Weiß. Arbeitslos durch den Tag, ich bekomm mein Geld vom Staat. Arbeitslos bleib daheim, Miete zahlt sich von allein. Arbeitslos durch den Tag, andere schuften, ich krieg Hart. Mit mir. Durst. Wir sind heute am Pöbeln, 1000 Stadtanzeigen. Alles, was ich will, ist mein Hartz-IV. Wir haben nicht gelernt, scheiß doch auf die Schule. Bett gibt's auf die Hand beim Arbeitsamt. Plötzlich läuft am Bahnhof meine Traumfrau vorbei. Die kenn ich aus dem Fernseher von RTL 2. Zahlt sich von allein. Yeah! Ab will nicht mehr zahlen, ich muss mich bewerben. Ertränke all die Sorgen in Dosen Bier. Hab kein Bock zu schuften, ich will lieber harzen. Erst wach um 14 Uhr, so taugt es mir. Hochspannung, total. Let's go. Power Radio. Hochspannung. The stage is set. The green flag drop.

So, das Testament ergibt wie folgt. Das Anwesen in Frankreich und das Gestüt in Schottland erbt die vierbeinige Katze Minka. Wie bitte? Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Sorgen Sie rechtzeitig vor. Wir stehen für Ihr Recht. Moorstadt und Arendt, die Anwaltspartnerschaft in Offenburg. moorstadt-arendt.de. Made in Baden. Die Marke der badischen Wirtschaft. Dem Wirtschafts- und Kulturraum im Herzen Europas. Global denken, badisch lenken. Das Tippmobil ist zurück. Mit Hitradio O, Sportkuhn Offenburg und der Tri AG Automobile einfach näher dran an der Fußball-WM 2014. Gewinnt ab dem 12. Juni mit dem Hitradio O Tippmobil eine dreiwöchige Kreuzfahrt von Brasilien nach Europa im Wert von fast 10.000 Euro. Alle Infos jetzt bei uns im Web. Das Kia-Qualitätsversprechen. Jetzt für alle Kia-Modelle. 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. 7 Jahre Kia-Wartung. 7 Jahre Kia-Navigationskarten-Update. Das einzigartige Kia-Qualitätsversprechen. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Jetzt Probefahren. Bei Expert Röhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Röhler im City Center in Kiel und in Offenburg-Bühl. Expert Röhler macht glücklich. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Und heute ganz besonders, weil heute die zweite Schaumparty dieses Jahres stattfindet. Auf einem extra Schaumfloor. Ah, das passt bei dem Wetter, hä? Super. Außerdem findet die Blue Cup Aktion statt. Nämlich einchecken bis 23.30 Uhr und einen blauen Becher abstauben. Mit blauem Becher Longdrinks, halber Preis, die ganze Nacht. Da, da, da, da. Ja, House Electro Urban Black im großen Club und im kleinen Club Mixed Music. Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Saturday Party und Bullshit. Entweder oder Party. Ihr habt die Wahl der Wahl. Entweder ihr zahlt 6 Euro Eintritt wie normal und feiere ohne den Bonus zu bekommen. Oder ihr zahlt 15 Euro Eintritt und staubt 30 Euro Freiverzehr ab. Na, was sagt man dazu? Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Pfingstsonntag, Sonderöffnungstag im Codex Aachen. Holly Color. Holly Indoor Color. Bunt, schrill, verrückt und abgefahren erlebt die Welt der Farben in einem noch nie dagewesenen Indoor-Event. Wer die Hollies Festival liebt, kann ihr auch nicht widerstehen. Jeder Gast erhält beim Eintritt eine Dose Luftschlangenspray gratis. Weitere Dosen könnt ihr nachkaufen natürlich. Denn das Farbpulver darf in geschlossenen Räumen nicht verwendet werden. Aber es ist genauso farbig. Und immer zur vollen Stunde gibt es eine gigantische Farbschlacht. Außerdem Stereo trinken, eins bestellen und zwei bekommen. Ja, Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow, wow, wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kampf. 2000. Denn ich muss mich bewegen. Ich sehe eine Top-Braut und sie mich auf. Sie winkt mich zu sich rüber. Verdammt, ich tick aus. Monster. Oh, bei Bandis geht's wieder rund. Hast du deinen Massagestab wieder unter der Couch versteckt? Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Eures Rausch, blöder Scheiß. Hier könnt ihr richtig Gas geben. Radio O. Danke für Ihre Kooperation. Einfach näher dran. So, für den Matthias aus Rheinau. Aber mit Swedish House Mafia. Feel alright, and suddenly it's gone again. And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super duper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one.

Spezialo, Spezialo. Ja, 20.34 Uhr am Pfingstfreitag. Hallo, hallo. Die doofe Witze-Ecke. Genau. Zwei Nachbarinnen, die nicht so richtig aufeinander abgehen, gehen shoppen. Meint die eine, sie sollten sich übrigens mal neue Gardinen zulegen. Haben sie sich immer, wie sie es mit ihrem Mann treiben. Darauf die andere, ja, und sie sollten sich eine neue Brille kaufen. Denn da würden sie sehen, dass es ihr Mann nach. Rein. Ja, weil Pfingsten ist, okay? Treffen sich zwei Damen aus gehobenen Kreisen. Letzte Woche war ich mal wieder golfen. Prima, macht echt Spaß. Hatte nur etwas Pech, wie denn? Ja, habe mich zwischen dem ersten und zweiten Loch verletzt. Grausam, ist mir auch schon passiert. Da hält kein Pflaster. Da hält wirklich kein Pflaster. Let me go. Ja, mit so viel Spaß und Freude gehen wir ins Wochenende. Hey! Hallo, hä? Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. We'll be right back. Danach schon, ich glaube, einige dieser Titel werde ich auch am Pfingstsonntag bringen. Was? Ihr wisst es noch nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Am Pfingstsonntag ist unter dem Motto Gigant der 80er. Charlie 2000. Im Kaiserstuhl. In Riegel. Und zwar in der Diskothek New Life. Da war ich ja in den 90ern, in weiß ich wie viel Hallen auf Open Airs und so weiter. Und da machen wir nach über 10 Jahren, komme ich da wieder hin und möchte die Leute von früher mal sehen. Für die mache ich auch Musik. Einlass 21 Uhr, Pfingstsonntag. Extra Raucherbereich. Und da lade ich alle ein. Geht mal auf die New Life-Seite, da sind auch viele Videos von früher. Herbolzheim, Breisgau Halle, Maltertingen, Open Air und so weiter. Schaut mal.

startet eine Farbschlacht. Aus dem Stereo trinken, einmal bestellen, zweimal bekommen. 2-1. Ja, der Pfingsten kann kommen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist Quarantine 2000. Live. From the heart of the world's greatest city. In a radio studio. Ross and Special K. Now. I wish that I could be like the cool kids. Cause all the cool kids, they seem to get it. Vor 22 Uhr, hallo nach Schwimmer. Das ist das ganz heiße Pfingstwochenende, ja. Wochenende! Wow! Ich dreh durch! Ich dreh durch! Mir geht's in die Hose! Ja! Kiss. ist wieder eine kleine Spezialität. Ja? Aber hier kommen in dieser Sendung immer nur Spezialitäten. Zu 98%, das brauche ich nicht immer extra sagen, ihr wisst das schon. Mir fällt gerade ein, ja, ich bin ja immer heiß auf die Tochter von meinem Freund Al, die blonde Kelly. Da könnte ich ja nachher, wenn ich hier wegfahre vom Studio, ins Codex zu der Schaumparty und die Kelly mitnehmen. Kelly, was meinst du? Hast du eine Karte? Ich brauche keine Karte. Ich bin jung, frei und sehe aus, wie ich aussehe. Gut. Al, dann ist es okay, dass ich sie mitnehme? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Oh, Al, Spielverderber. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Hey, Team, back again. Check it to wreck it, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Yeah. Wahnsinn wieder hier, ja. Queen Spezial und ein paar andere, hey. Scheiße, nein. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alter. Auf geht der Kraft. Oh, oh, oh. DJ, give me a fat beat. Music, please. We'll be right back.

auch Schuhverkäufer. Oh, heute hat er wieder das zweite Sixpack schon geleert. Das wird noch was werden nach Schwärmer. Erl. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ja, halt dich raus. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich jetzt hier. Charlie, 5000. Oh nein. Verbessere dich sofort. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Jetzt fliegst du raus. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. She's

Mädchen, was man nur einmal im Leben findet. Ich bin verrückt nach dir. Ich träum von ihr. In meinen Träumen tanzt sie mit mir. Allein, doch wenn ich aufmach, dann fällt mir wieder ein, sie liebt einen anderen. Und ich bin allein. Und ich bin allein. Teenager-Liebe, ja. Mein Gott, euer Klang ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgewackte Tonleiter. Hey, hey, hey. Ja, da hat mir gerade Kollege Uwe Kasten geschrieben. Ich soll darauf hinweisen, dass am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr nur alte Raritäten aus den 70ern bis 90ern hier kommen. Im Studio Gast-DJ Commander Tom, Alex F. und Heinz Ketchup und viele andere Hasen. Also, Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr hier bei Hitradio. Ha ha ha. Ja, Uwe, ich habe das zweite Mail auch gelesen. Soldier, 21.32 Uhr am Pfingstfreitag. Mit fantastischem Wetter und fantastischer Stimmung ins Wochenende. göttliche Nachtschirm, ha? Rockstraw und Faceless. Da wollen wir mal schauen, was sonst noch abgeht in diesem Wochenende. Ich habe da nicht viel, aber eigentlich ist viel mehr los. Heute Freitag im Loft 2 for 1. Zwei Longstrings für den Preis von einem. Im Bergwerk ist heute die Hitradio Chart Party. Wer Orbitz hat, hat Vorteile. Getränke und Snacks kann man auch mit Orbitz kaufen. Und auf Floor 2 ist eine Karaoke-Party. Heute im Bergwerk. Morgen ist im Bergwerk Piraten-Night. Auf Floor 2 Salsa-Party und auf Floor 3 Après-Malle-Party. Mittwoch, 18.06. Vorschau. In der Gresselmühle Fantasy. Die Volksfreunde kennen die Fantasy, die Nummer 1 in den Charts im Augenblick. Geil, ha? Die Show ist echt Mist! Aufhören! Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Fahr das Band ab! Wie bitte? Fahr das Band ab! Nein! Ah, da stellen sich die Haare auf. Die Nackenhaare. Das ist Boston. Die legendäre Gruppe Boston. Hier in einem Spezial-Mix-Mashup mit Black Eyed Peas. Leider muss ich da rein. Göttlich, ha? More than a feeling. Feeling. So, die doofe Witzecke. Sag mal, Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet? Siehst du, Ingrid? Die Kinder können es auch nicht verstehen. Sag mal, Schatz, Würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich mal gestorben bin? Er: Herr Schatz, dafür musst du nicht extra sterben. Klare Auskunft. Das ist wieder mal zu viel, hä? Ja. So eine Frechheit. Okay. Diese Show ist Mist. Wann hört dieser Albtraum auf? Dein Rekord und keine Therapie kann das hier wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! Es for money, dann geht advice. Es for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. Take on me. Enjoy this moment. One day, while the night is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.

Ihr habt die Wahl. Entweder oder Party. Ihr habt die Wahl. Entweder zahle 6 Euro Eintritt und feiere normal, ohne einen Bonus zu bekommen, oder zahle 15 Euro Eintritt und staube satte 30 Euro Freiverzehr ab. Das ist auch ein Angebot, ha? Ja! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann kommt der Pfingstmontag, extra Öffnungstag. Bunt, schrill, verrückt und abgefahren. Holly Indoor Party. Erlebt die Welt der Farben in einem noch nie dagewesenen Indoor-Event. Wer die Holly-Festivals liebt, kann auch hier nicht widerstehen. Erlebe eine gigantische XXL-Schlacht mit neuen farbigen Neon-Luftschlangen und feinstem Elektrohaus. Jeder Gast erhält beim Eintritt eine Dose Luftschlangenspray gratis. Weitere Dosen könnt ihr natürlich nachkaufen. Immer zur vollen Stunde startet die Farbschlacht. Außerdem Stereo trinken. Einmal bestellen, zweimal bekommen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Yeah. Hallo Mascherie, hallo Moscherie. Wir haben gleich 22 Uhr am Freitagabend, am Pfingstfreitagabend. Und das Party-Favor steigt überall. 2, 3, 4. Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. Aber die gibt's nur einmal für mich. Langweilig. Hit Radio Ur. Mein Radio. Absoluter Wahnsinn, ne? Man at Work und Michael Jackson. Das hört man auch nicht alle Tage, mein Freund Al Bundy, hä? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ach komm, prahl nicht, die hast du nie im Leben. Ey, du Fuzzi. Was? Das Radio ist die letzte Scheiße. Da wird immer frecher, der Kerl. Da sind wieder einige drin, das ist der Wahnsinn. Wir haben 22.07 Uhr. Und bei mir wird es auch immer wärmer. Heiß, sehr heiß. Hitzefrei für alle. Freitag, Sommer, Sonne, Spaß und super Mädels. Chaos in der besten Zeit des Jahres. Turbo Gags und Jagd nach Sex. Super. Feiert den Sommer so lange ihr könnt. Ja. Ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Let's do it tonight. Ah, der Wahnsinn, ne? Aber manchmal muss ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby! Wow! Genau, nämlich am Pfingstsonntag. Weil Pfingstmontag ist ja auch nochmal Feiertag. Da ist Charlie 2000 am Kaiserstuhl, und zwar in Riegel. Und zwar in der Diskothek New Life. Und da heißt es Gigant der 90er. Weil ich da gigantisch viel unterwegs war in der Gegend. In jeder Veranstaltungshalle, auf vielen Open Airs. Und das war in den 90ern, also Mitte 90er etwa. Und jetzt ist schon eine Weile her, da war ich seither nicht mehr da in der Gegend. Da muss ich doch mal wieder hin. Und da hat sich der Pfingstsonntag total angeboten. On the road again mit Charlie 2000, Pfingstsonntag. Einlass 21 Uhr, extra Raucherbereich. Geht mal auf die Seite vom New Life, auf die Facebook-Seite. Da sind viele Videos von den 90ern, von früher, wo ich da war, überall. Schaut es euch an, ganz interessant. Genau. Und er ladet euch ein. Sau, was ist, Sohn brennt, ein frischzapfte Mast im Radio, da macht's erst dann Spaß. Juhu! Yes, I can see ya, see ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. Yeah.

my favorite girl. Ho girl, you a whooping girl. Type of girl that'll stay faithful, girl. Even though you know you whooping girl. So we calling all of your friends tonight. What? Baby girl, it's your favorite night. So let's keep on rocking this. Yeah. So let's jump the gun and just have some fun. Sip coke rum and get tipsy. Get smashed tonight and have a blast tonight. Until the whole club starts to get dizzy. As you drink, party and lose control. Drink Bacardi and sip Patron. Cause it's Saturday night and I don't wanna go home. So let's keep it going on. Saturday night, I feel like there is getting hot. Saturday night, baby. Geht voll ab. Dann gleich Enemen. Ganzes Roses. Ganzen Roses und Rihanna. Oh, 10:30. Und ich grüße alle, die im Freien sind, die vielleicht jetzt grillen. Hallo Nachtschwärmer, seid gegrüßt. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away.

it's mine. Perl, Schuhverkäufer, wir müssen uns verabschieden. Komm, mach was. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihnen von der Legende Al Bundy. Oh. Erzähl ihnen was von E.C. Kahn. Ein cooler Kerl. Das lass ich bleiben. Das ist so geil. Ist das nicht geil? Sag, dass es geil ist. Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Das war's mit Charlie 2000. Schönes Wochenende. Kommenden Freitag bin ich wieder hier ab 19 Uhr. Jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen. Bist du bereit für den Weltuntergang? Ja, schlimmer als diese Show kann er nicht sein. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der WM in Brasilien gewinnen können. Gegen Armenien siegte die DFB-Elf mit 6:1. Für Deutschland trafen Schürrle, Podolski, Hövedes, Klose und zweimal Götze. Den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich für die Armenier hatte der Dortmunder Mkhitaryan per Foulelfmeter besorgt. Für Miroslav Klose war es das 69. Länderspieltor. Damit überflügelte Klose Gerd Müller um einen Treffer und ist nun alleiniger Rekordtorschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Ukraine-Konflikt war zentrales Thema bei den Gedenkfeiern des D-Days, der Tag, als die Alliierten vor 70 Jahren in der Normandie ihre Großoffensive gegen Nazi-Deutschland starteten. In Frankreich sprachen US-Präsident Obama, Kanzlerin Merkel und der neu gewählte ukrainische Regierungschef Poroschenko mit Russlands Präsident Putin. Es ist die Nachricht aus der Normandie, eine Nachricht, die die historische D-Day-Feier regelrecht überstrahlt. Russlands Präsident und die westlichen Staats- und Regierungschefs reden wieder miteinander. Nicht zuletzt dank Angela Merkel, die auch beim ersten Treffen zwischen Putin und dem neuen ukrainischen Präsidenten Poroschenko dabei war. Und dank Frankreichs Präsident Hollande, der vielleicht doch während seiner beiden Abendessen gestern in Paris erst mit Obama, dann mit Putin den Weg zu dem kurzen Gespräch der beiden heute ebnete. Aus Paris, Dorothea Finkbeiner. Geheimdienste können in mehreren Staaten Telefonleitungen anzapfen und Gespräche direkt mithören. Das gab der Mobilfunkkonzern Vodafone bekannt. Auch der britische Konzern muss Regierungen den direkten Zugang zum Netz erlauben.